Liebe Geschwister, lasst eure Kinder Kinder sein. Und wenn sie soweit sind, gebt ihnen Verantwortung. Wenn sie soweit sind, lehre sie Verantwortung zu tragen. Aber solange sie klein sind, lasst sie klein sein. Subhan al-Malik. Viele vergessen, dass Kinder immer noch Kinder sind, bloß weil sie auf einmal sich richtig unterhalten oder artikulieren können. Das heißt aber noch lange nicht, dass ein Kind alles, was es sagt, versteht. Und besonders nicht, dass es alles weiß. Subhanallah. Deswegen lass dein Kind Kind sein. Und fordere nicht zu viel. Je älter es wird, desto mehr kannst du ihm etwas beibringen und es immer mehr in dein Familienleben einbringen, ihm mehr Verantwortung geben und somit zu einem stabilen Familienmitglied heranwachsen. Aber solange er klein und jung ist, lass ihn ein Kind sein. Lass ihn sein kindliches Leben leben. Aber je älter er wird, immer mehr Verantwortung. Und das stufenweise. Und das ist der richtige Weg in dieser Angelegenheit.